Da haben wir ja ein Unterhaltungsprogramm von Südwestfunk Enz, das ist ein Hausfrauenprogramm. Ich glaube, von Russland ist damals nur was in Südwestfunk Enz gelaufen. Hm? Also. Schlagerspiel, ja. Schon die Zeitung rein. Und das Wichtigste ist, Ehrenmann, der ausschließlich nichts anderes macht, als das, was er verkauft. Der nicht bei euch Musik macht, ne? Der Kakao bekommt. Der nichts anderes macht, als bei euch die Dates auszumachen. Manager. Der für euch die Dates ausmacht und der in den Laden drin geht und den Leuten im Kopf so voll krasselt, dass man sonst das nicht ganze mehr alles macht, ja. Und kennst du da in einem Kleinen, der sowas gekannt hat? Ich wünsche immer einer von den Jungs, der so engagiert ist, dass er das Geld bringen wird, ne? Weißt du, jetzt für die, für hier in Trier, für die, Trier gibt's neue Punkband, ich weiß nicht, gerade den Namen, wer für die den Manager macht? Dani. Oh Gott. Dani hat mir das Buch erzählt. Na, hier war am Freitag, die waren am Freitag hier, Fritz. Fritz the Cat. Hm? The Cat, ja. Gibt auch schon länger. Ja, für die soll das A machen. Ne, da gibt es sogar noch ganz neue, für die macht das A. Fritz the Cat, ich denke, der Johnny Ford. Das kann irgendjemand aus Pittlinge machen. Hm? Der muss ja die Klappe aufdrehen. Ja, da mal einer. Kennen wir keinen Namen. Das ist doch alt. Ich war zweieinhalb Jahre weg. Ich weiß nicht. Es gab in Püttling nur ein Enzel, dem ich das zugetraut habe. Naja, damals warst du da. Warst du? Nee, ich bin scheiße, das ist so. Dann bin ich das zugetraut. Dass du, wenn du da wohnen wirst, dann hätte nie jemand gefordert. Ich hätte nie jemand gefordert, das ist das Schlimmste. Damals hat das auch keiner gebraucht. Das war die Innenstellung, die Leute mir finden waren. Das ist ja unsitzt, zwiespältig. Auf der Endseite. Ich mag die nicht. Ist jeder bereit, eine Intelligenz und Selbstbewusstsein zu unterstellen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist halt dieser Aspekt, den ich am Anfang heute, in dem Moment, wo du deinen Kopf irgendwie über die, diese Schnur raushältst, dann jemand versucht dagegen zu treten. Klar, genau wie der Goldi. Man den Goldi gehasst, ja, dafür, dass er was gemacht hat. Auf der einen Seite haben sie ihn geliebt und auf der anderen Seite haben sie ihn dafür gehasst. Weil er dann rumkommandiert hat, oder was weiß ich, oder die nicht angesehen haben, warum er das Spielchen jetzt so treibt, wie er es treibt. Ah ja, zum Beispiel war das das, wo ich vom Alba nie verstanden habe. Nein, nicht mal. Wenn, ich meine, das ist ja ein Kumpel zu werden. Wenn das mein guter Kumpel wäre, ey, ich würde mit dem nächsten Teekonvent zu dem hinfahren, würde sagen, hey, komm. Wir haben da ohne in Pittlinge in der Scheißgruppe. Jetzt mach mal hier was davon. Ja, das hätte ich aber sofort gemacht. Ich habe ein schönes Konzertchen im Radio gehört. Hat er mir erzählt? Ich habe ihm zum Geburtstag noch ein Tape geschickt. Annäherung an Tonstamm Scherben. Das ist der Goldi drauf. Als Manager von Rio Reis. Ja, Tadlung Rio Reis. Ne? Foodband, Dolphman. Hallo! Ne? Goldi hat super Connection. Super. Der Albert macht das nicht. Deshalb mitnehme ich mir auch noch. Weil man sich in so Situationen grundsätzlich geniert, was zu machen. Wenn nicht hingehen will und will uralte Rechnungen aufmachen. Was heißt hier uralte Rechnungen? Wenn, also ich gehe mal davon aus, das wäre für mich auch kein Problem. Ich will das, wenn der zu mir käme, aus der Szene, ey, mir wird das noch Spaß machen. Wer ist denn von einer saarländischen Band da, wo du mal sagen kannst, ey, die Jungs, ist doch gar keiner da. Allein aus dem Grund. Verstehst du? Mhm. Und ob der jetzt auch eine Scheißband ist, wo er macht, oder wo er sagt, warum soll ich den dann nicht in Neuanfang gehen? Da weiß ich wenigstens, wer dahinter steckt und so. Mhm. Also, das, ich weiß nicht, vielleicht hängt da, ich denke halt auch ein bisschen so darüber, dass, ja, das auch wahrscheinlich da damit zusammenhängt, wo ich mal vorstellen kann,